Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Podcasts Frei Raus. Wie immer mit Torben und Benny. Servus, grüßt euch, alles gut bei euch, hoffe euch geht's gut, uns geht es immer noch sehr gut, wie immer. Wir sitzen hier gerade und haben Freitag, wir laden heute Abend die Folge hoch, es ist quasi so frisch wie noch nie, die Episode, die ihr heute bekommt. Man muss sagen, wir waren die Woche beide ein bisschen verhindert, bei uns an der Uni fand diese Woche wieder die Einführungswoche statt und das ist wie jedes Jahr ein großer, großer Fun. Na, die Sache ist ja eigentlich, dass wir letzte Woche schon eine Folge ausgelassen haben. Kann man an dem Punkt vielleicht noch mal kurz erklären. Wir hatten das ja vor ein paar Wochen schon mal. Dadurch, dass wir, sage ich mal, eine Low-Budget-Produktion sind, beschränken wir uns auf Internetdienste, die kostenlos sind, um unsere Folgen online zu stellen. Und als Free-User hat man dann quasi immer nur eine gewisse Kapazität, die man dort online stellen kann. Und die erneuert sich quasi immer nur in einem gewissen Zeitraum und sobald wir den eben überschritten haben, ist es eben nicht mehr möglich, da eine neue Episode hochzuladen. Wir haben jetzt einen Rhythmus, dadurch, dass wir die eine Folge ausgelassen haben, dass das wieder reibungslos funktionieren müsste. Schauen wir mal, wie das in Zukunft klappt. Genau. Wenn nicht, müssen wir uns halt noch überlegen, ob wir nicht doch etwas Geld in die Hand nehmen und auf professionelle Dienste zurückgreifen. Professionelle Aber Dienste das, anbieten vielleicht auch im Sinne auch, von Prostitution. Auch. Eben Aber sind wir mal ehrlich, da stehen unsere Karten ziemlich schlecht. Deine vielleicht, deine. Naja, du sitzt hier mit der Zahnpasta auf dem Mund, gerade weil du wieder einen Pickel hast. Unangebracht, unangebracht. Aber ehrlich. That's what she said. Junge. Ja, soviel zur, sag ich mal, der organisatorischen Erklärung. Und ja, heute sind wir wieder ganz normal auf Sendung und haben da eine nette Folge für euch vorbereitet. Wie Benny ja bereits sagte, hat das Semester wieder begonnen, die Studieneinführungswoche ist hinter uns. Die Abiturienten strömen an die Universitäten Deutschlands. Jetzt sind wieder viele kleine Kinder unterwegs. Man wundert sich, sind das überhaupt schon Abiturienten oder sind das noch Kindergartenkinder? Oder wie kommt es dir so vor? Also, ja. Ich habe so gefühlt das Ding, dass die Erstis jedes Jahr jünger werden. Ja, jünger wurden die ja in dem Sinne, in dem G8 rauskam und jetzt auch 17-Jährige an die Uni kamen. Aber ich glaube, es liegt eher daran, dass wir älter werden und verbrauchter, keine Ahnung. Ich meine, es macht sich halt insofern auch bemerkbar, dass der Anteil der Eltern, die an der Uni rumstromern, sind meiner Meinung nach deutlich gestiegen. Kleine Anekdote dazu. Einmal pro Semester müssen die Studenten ja ihre Chipkarten von der jeweiligen Universität erneuern. Als ich meine dieses Semester erneuern wollte, stand hinter mir eine Mutter, die versucht hat für ihre Ersti, Zweiti oder wahrscheinlich hat die entsprechende Studentin schon einen Bachelorabschluss, keine Ahnung, und hat versucht für die Studentin die Chipkarte zu erneuern. Wir haben sehr viel gelacht. Es gibt auch mittlerweile Universitäten, die wirklich schon Elternabende jetzt anbieten. Das also ist richtig. Das war ja immer so ein Witz, dass es Elternabende an der Uni gibt. Jo. Aber es gibt Unis, die das jetzt eben das aufgrund dessen, dass die Erstis immer jünger werden, eingeführt haben. Also das ist traurig. Oder auch, dass die Professoren einzelne Elternsprechstunden anbieten, damit die Eltern die Profs nicht belästigen. Achso, du meinst, es gibt, okay, gut. Also quasi wie früher der Elternsprechtag an der Schule, gibt es jetzt auch an der Uni. Wo dann die Eltern zum Prof gehen können und ja, über ihren Studenten quatschen können, den der Prof natürlich nicht kennt. Wollte gerade sagen, weil die Professoren ja auch die Studenten in, sage ich mal, überlaufereneren Studiengängen wie beispielsweise Betriebswirtschaft auch wunderbar kennen und denen natürlich berichten können, wie fleißig der Student mitarbeitet. Natürlich. Gut, naja. Meine Mutter würde sich wahrscheinlich an den Kopf greifen, wenn ich fragen würde, ob sie meinen Prof mal sprechen will. Aber ja. Manche mögen das anders sehen. Ich glaube, müssen wir nichts weiter dazu das, sagen. Das ist ja quasi die eine Sache. Also die Leute machen mit 17 Abi, entscheiden sich dann schon, studieren zu gehen. Darauf baut eigentlich so die Folge heute ein bisschen auf. Also den Titel, den wir uns überlegt haben, war so, nach dem Abi steht mir die Welt offen oder die Welt gehört mir, wie auch immer. Na, es ist ja so ein bisschen das Gefühl, was man danach hat. Ne? Man hat das Abi gemacht, man feiert eine Woche lang, großen Abi-Ball, lässt sich vorlaufen, keine Ahnung. Und fängt dann was richtig Sinnvolles mit seinem Leben an. Das ist so der Konsens, wo man mit dem Abi quasi rauskommt. Ja, oder man bereist eben die Welt, oder das sind ja so die naja. Optionen, die man hat. Man macht dann was rasiert richtig Schafe Sinnvolles. In Australien. Rasiert Schafe? Irgendwie kommst du denn jetzt auf die Schafe? Die ja. armen Schafe. Ich habe gestern einen Spruch gelesen, da stand irgendwie, die Bundesregierung überlegt sich ja die Wehrpflicht wieder einzuführen. Australiens Bauern fürchten um ihre Erntehelfer. Oh. Das ist halt wirklich so. Nee, aber ich meine auch die, die nicht wegreisen, weil sie Angst davor haben, neue Leute kennenzulernen, die lieber noch zu Hause bleiben, machen dann ein FSJ, meistens in irgendwelchen sozialen Einrichtungen, schnuppern dann da mal ins Arbeitsleben rein, sage ich mal. Ja, erzähl mal, wie war das denn bei dir nach dem Abi? Hast du jetzt gedacht, so jetzt bin ich wer, jetzt erober ich die Welt, jetzt bin ich ein Freigeist? Oder wie war so deine Einstellung? Kannst du dich da noch dran erinnern? Ja, ich weiß es noch. Ich bin damals hierher gezogen, also ich bin mit 18 von zu Hause ausgezogen. Es war eine der ersten Taten, die ich gemacht habe. Ich dachte, boah, endlich weg von zu Hause. Und bei mir war es so dieses Feeling, so jetzt machst du was, das dich richtig interessiert. Etwas, das dir wirklich was für dein Leben bringt. Torben neben mir, ihr könnt es nicht sehen, versucht sich gerade das Lachen zu verkneifen. Rückblickend betrachtet ist das sehr, sehr zynisch. Oder was meinst du dazu? Ja, Hat sich mein Lebenstraum verwirklicht, Lehramt zu studieren? Denn nachdem das ja nichts geworden ist mit dem Studium, würde ich ja sagen, eher nein. Ne? Jo. Also fühlst du dich jetzt enttäuscht, depressiv, weil dein großer Traum nach dem Abitur nichts definitiv funktioniert hat? Oder? Definitiv. Nein, also was ich aber noch aus meinem Feeling weiß, als ich angefangen habe zu studieren, war dieses Feeling, dass man endlich was lernt. Also in der Schule hat man oft dieses Gefühl gehabt, es ist eine Bespaßungstheorie und irgendwie Abi und gut. Ich habe dieses Gefühl mit an die Uni gebracht, dass man jetzt endlich von kompetenten Personen unterrichtet wird, die einem wirklich im Leben weiterhelfen und einem, dass es einem wirklich was bringt, an der Uni zu sein. Ich war auch mal jung und dumm, ja? Ja, du kannst das ja aber nicht immer auf alle Leute so runterbrechen, dass du an der Uni so enttäuscht wurdest. Also ich denke, du hattest da vielleicht auch einen Studiengang, der nicht zu den kompetentesten Fachbereichen gehörte. Richtig. Also ich persönlich habe ja auch Politik studiert und ich muss sagen, das unterscheidet sich doch deutlich auch von den Anforderungen her von meinem eigentlichen Studiengang. Und ich denke, dass genug Leute, die jetzt beispielsweise Naturwissenschaften studieren oder ähnliches, werden da mit Sicherheit auch eine, sag mal, höhere Wissens- oder Informationsvermittlung erhalten, als man bekommt, wenn man Politik studiert. Also mir hat eine Medizinerin erzählt, die nächstes Jahr auch ihr Examen macht. Oder heißt es da auch Examen? Ich glaube, oder? Ich glaube schon, ja. Hat mir erzählt. Nee, die machen das Physikum auf jeden Fall. Genau. Und dann, glaube ich, auch das Examen. Ja, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, die hat ihr Physikum geschafft und meinte, seitdem lernt sie nur noch auswendig. Also sie kann einen Multiple-Choice-Test ankreuzen. Mehr Praxiserfahrung hat sie nicht. Sie kann ankreuzen. Aber du hast ja dann im medizinischen Bereich halt eben danach noch diese Assistenzarzt. Ja, ja, klar. Also die Praxis, sage ich mal, kommt ja dann noch. Nee, aber ich meine gerade nur, die hat sich in ihrem Studium auch nicht so erfüllt gesehen. Okay. Es war auch für sie mehr so ein, ich marschiere da schnell durch und dann. Aber zum Beispiel jetzt am Politikfachbereich ist es ja eher so, man kommt da auch durch, wenn man ungefähr nichts macht. Ja, und ja, klar. Die Dozenten sind da irgendwie auch nicht so besonders pflichtbewusst und motiviert, zumindest bei uns an der Universität. Also zumindest hatten wir jetzt beide so einen Eindruck, sagen wir es mal. Ja, so war das bei uns und dass man da halt auch, sag ich mal, eher mit Chillen durchkommt und die Dozenten halt aber auch drauf chillen. Und also auch eine kleine Anekdote vielleicht, offiziell gilt am Fachbereich Politik der Uni hier 51% Anwesenheit. Manche Dozenten sagen dann, ja, wir sollen ihnen am Ende vom Semester dann einfach einen Zettel schreiben, wo wir vermerken, wie oft wir da waren. Vermutlich waren alle 51% da und das Seminar bestand immer nur aus 3 Personen. Ja, so läuft das. Also bei mir zum Beispiel im Fachbereich gibt es ja gar keine Anwesenheitspflicht. Also ich studiere BWL, Wirtschaftswissenschaften, habe ich einen Bachelor gemacht. Und da ist es halt so, es gibt keine Anwesenheitspflichten, aber man finde ich auch eigentlich gut, weil man natürlich ist halt selbst schuld, wenn man nicht hingeht. Aber bei denen ist es halt eben so, bei den Veranstaltungen stellenweise, wenn du nicht hingehst, dann schaffst du halt auch die Klausur nicht. Genau. Im Politikfachbereich ist es vermutlich so, dass da niemand mehr kommen würde und die Klausur trotzdem zweistellig bestehen kann. Das ist das Problem. Ja, aber es gibt auch wahrscheinlich Leute, die jetzt sich angegriffen fühlen, wenn man da über Politik so redet. Vielleicht sagt mir da, na wobei, ich weiß nicht, keine Ahnung, ist halt meine Meinung. Ich finde den Fachbereich an dieser Universität nicht besonders seriös, sagen wir es mal so, nicht besonders kompetent. Na, sie mögen ja schon kompetent sein. Ich meinte jetzt eher in der Lehre. Also ach so, ja. Forschen werden sie mit Sicherheit wie die Großen, ja, keine Ahnung. Genau, also klar, wenn man das Fach Wissenschaftliche quasi ansieht, dann denke ich, ist nochmal eine andere Sache. Aber die Qualität der Lehre hier an der Uni, in Einzelfachbereichen, bei einzelnen Dozenten, muss man sagen, ist unter aller Sau. Also das kann man auch mal so festhalten. belassen wir es vielleicht dabei. Ich weiß nicht, wie die Hörer interessiert sind. Sonst geht mein Blutdruck noch hoch. Meinst du, dass dann dir der Schädel platzt? So. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist so, man hat eben nach dem Abitur ja so irgendwie so eine gewisse Einstellung, dass man jetzt auch so frei ist, man ist jetzt erwachsen, wie du gesagt hast, man zieht aus, das ist so der erste Schritt, man ist selbstständig, keine Ahnung. Ja, eben nicht. Das hat sich ja, seitdem wir Abi gemacht haben, ein bisschen geändert. Der moderne Ersti von heute zieht ja nicht mehr aus. Ich weiß nicht gar nicht, ob das, also hier ist das halt irgendwie oft so, weil die aus den umliegenden Dörfern halt irgendwie nicht weg wollen, keine Ahnung was. Aber ob das an allen noch nicht so ist, weiß ich nicht. Also ich sag jetzt mal in größeren Städten vielleicht, weil wir sind ja doch eine kleine Stadt für eine Uni, ja. Und wenn du mal schaust, ich weiß nicht, nach München oder so, werden wahrscheinlich schon mehr Leute ziehen und dann auch nicht mehr irgendwie aus, irgendeinem bayerischen Dorf dahin pendeln. Aber das ist halt auch die Frage. Also gerade in München kann ich mir vorstellen, dass die Leute eben noch zu Hause wohnen bleiben, einfach weil es in München selber zu teuer ist zu wohnen. Das ist natürlich ein anderes Argument, ja. Und dann pendelt man quasi lieber eine Stunde und sagt, dafür spare ich mir die Miete. Oder, also, ich meine, bevor ich mir für 2000 Euro im Monat eine Einzimmerwohnung leiste, ein bisschen übertrieben ist gesprochen, kaufe ich mir lieber ein Auto und fahre dann, was weiß ich, am nächsten Bahnhof jeden Morgen und fahre dann mit der S-Bahn rein. Ja, aber wie gesagt, ich finde das nicht gut. Also, ich würde auch sagen, die Leute, wenn sie 17 sind, sollen die zu Hause wohnen bleiben, aber dann sollen die vielleicht auch meiner Meinung nach noch nicht unbedingt studieren, weil es ist halt echt, keine Ahnung, das Studium ist halt nicht Schule. Deshalb haben die Leute auch diese Einstellung, wenn sie ein Abi gemacht haben mit 17, sie gehen jetzt in die Uni und das geht da so weiter wie in der Schule. Man lernt da weiter und dann geht man mit 23 in den Job und dann ist man erwachsen oder so. Keine Ahnung. Aber Studium hat ja auch immer viel so mit Selbstfindungsphase zu tun, im Sinne von, wer bin ich eigentlich? Möchte ich meinen Haushalt so führen, wie das meine Eltern gemacht haben? Entwickle ich vielleicht so mein eigenes Ding, möchte ich vielleicht erstmal 2 Jahre durch Südamerika wandern. Bei mir war das Bedürfnis da nie so richtig da, muss ich auch offen gestehen. Also ich reise schon gerne, aber ich hatte jetzt nicht das Bedürfnis, beispielsweise so Work and Travel irgendwie für ein Jahr zu machen. Hatte da nicht richtig Bock drauf, wusste nicht wirklich, in welchem Bereich ich ein soziales Jahr machen sollte und habe deshalb dann auch gesagt, komm, studieren, weißt du, was du willst. Aber ich war ja auch schon 19. Ja. Vielleicht unterhalten wir uns mal über Work and Travel ein bisschen mehr, weil ich hatte interessanterweise auch nie das Bedürfnis, Work and Travel zu machen. Und du bist ja eigentlich schon jemand, der gerne reist und viel rumkommt und auch, ich sag jetzt mal, fremde Kulturen und Länder eigentlich immer ziemlich ansprechend und interessant findet, aber hattest trotzdem nie Bock darauf? Weil Work and Travel, ich weiß nicht, ich glaube persönlich, dass das auch wieder so eine Kunstform ist, also dass man das ein bisschen vergleichen kann mit dem All-Inclusive-Urlaub in Ägypten, dass du ungefähr nichts mitkriegst von dem jeweiligen Land, wo du bist. Okay. Also viele mögen mir sicherlich widersprechen, aber diese Jobs, die ja bei Work and Travel angeboten sind, wie gesagt, Erntehelfer in Australien, haben, glaube ich, nicht so viel mit dem quasi mit dem Land, wo der meiste Teil der Bevölkerung arbeitet, zu tun. Na, die Frage ist halt auch, also, keine Ahnung, ich würde jetzt ungern irgendwie ins Ausland gehen, um dann da auf einem Bauernhof irgendwie zu arbeiten, muss ich ganz offen und ehrlich sagen. Dann habe ich halt echt lieber studiert, so. Genau. Dann fahre ich lieber nur eine Woche nach Australien oder zwei, gucke mir das Land an, mache dann da wirklich Urlaub, aber mache dann nicht Arbeiten, die ich jetzt vielleicht hier auch keinen Bock drauf gehabt hätte. Also, um in Australien Schafe zu scheren, würde ich sagen, okay. Bin ich da jetzt ein Jahr und fange dann dafür ein Jahr später an zu studieren. Ja. Was ich allerdings sinnvoll finde und was ich auch rückblickend betrachtet vielleicht besser gemacht hätte, ist eben dieses soziale Jahr, wie es jetzt heißt, BUFDI oder FSJ eben, weil es doch durchaus sinnvoll ist auch, um sich selbst zu finden, um sich vielleicht auch nochmal seine Berufswahl ergehen zu lassen. Weil wie gesagt, man hat sein Abitur, man kriegt man die Zeugnisse irgendwann im Juli oder was und im Oktober muss man sein Studium beginnen, wenn man das so durchsieht. Das heißt, man hat 1-2 Monate, um sich eigentlich zu entscheiden, was will ich später mal arbeiten, oder? Naja, man muss ja dazu sagen, dass das Studium freiwillig ist. Also wenn du merkst, es bockt dich nicht an, dann hast du ja immer noch die Chance zu sagen, boah, ich mache jetzt das oder ich mache das. Obwohl, so einfach ist auch nicht. Wenn du, ich meine, diese Entscheidung zu studieren, triffst du ja nicht nur für dich alleine, sondern meistens lehnst du dich da an bei Freunden, lehnst du dich an bei deiner Familie und sagst, hey, was meint ihr? Gehst zur Arbeitsagentur, machst ein Beratungsgespräch, keine Ahnung, machst irgendwelche Self-Assessment-Tests oder so und kriegst da irgendwie schon so eine Meinung vorgetreten. Und ich glaube, diese Entscheidung, nehmen wir mal an, alle sagen, boah, du wärst mega der gute Anwalt, studier doch Jura. Mhm. und du merkst, es bockt dich überhaupt nicht. Und dein eigentlicher Traum ist, was weiß ich, soziale Arbeit, um als Streetworker zu arbeiten. Wie auch immer du darauf kommst. Ja. Ich glaube, diese Entscheidung zu treffen, Jura abzubrechen und stattdessen lieber soziale Arbeit zu studieren, ist so schwierig, dass viele das sich das gar nicht zutrauen. Weil man ja quasi gegen seine Familie entscheidet, gegen seine Freunde, gegen seinen, sag ich mal, ich weiß nicht, gegen das, was man von einem erwartet. Gegen die, naja, eigenen Erwartungen nicht, aber gegen die Erwartungen, die anderen so ein bisschen. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich meine, wie gesagt, egal, ob das jetzt in der Schule das Bildungssystem an sich ist, es wird dir alles vorgegeben. Zu Hause, die Eltern, wie du gesagt hast, sagen dir vielleicht sogar schon, hier tritt man in meine Fußstapfen oder keine Ahnung, oder ähnliches. Deshalb ist es, glaube ich, wichtig, dass man sich eben mehr Zeit nimmt, nach dem Abitur ein Studium zu beginnen, um sich eben, wie ich bereits ja auch sagte, selbst vielleicht auch mal zu finden. Vielleicht wirklich schon FSJ machen, wenn es irgendwie drin ist, währenddessen schon ausziehen oder sowas. Also, dass man halt irgendwie sich dieses halbe Jahr, also man muss ja auch kein ganzes Jahr danach Pause machen. Gibt ja auch für ein halbes Jahr ein FSJ zum Beispiel. Aber ich persönlich habe ja nie damit irgendwie mich konfrontiert, in einem sozialen Beruf zum Beispiel zu arbeiten. Dadurch, dass ich kein FSJ gemacht habe, weil die ja typischerweise in diesem Bereich stattfinden. Und ich denke, da kann man auch drüber sprechen, es gibt wenige Männer, die im sozialen Beruf tätig sind, sei es jetzt irgendwie Pfleger, Krankenschwester, Altenheim, soziale Arbeit studieren. Ich denke, das sind Berufe, wo vielleicht Frauen eher nochmal drauf kommen, dass von sich aus nach der Schule anzufangen als Männer. Und da ist ja eben dieses FSJ einfach hilfreich. Allein, dass man in dem Job mal arbeitet und sagt, ist was, ist nix. Ja, aber wie du schon gesagt hast, ich meine, du bist ein großer Fan vom FSJ. Ich natürlich auch. Wir haben beide schon in sozialen Berufen gearbeitet. Aber wie du schon gesagt hast, die FSJ wird meistens nur im sozialen Bereich angeboten. Und da sind es dann auch meistens irgendwelche, was weiß ich, Sozialstationen, irgendwelche Behindertenkindergärten oder irgendwelche inklusiven Schulen oder Essen rumfahren und genau, alte Leute halt umfahren. Also diese klassisch sozialen Berufe. Aber was machst du jetzt als 18-Jähriger, der sich orientieren will und der halt eben wirklich sagt, keinen Bock hat auf diese klassischen sozialen Berufe? Mhm. Klar, es gibt noch das freiwillige ökologische Jahr, wo du dann irgendwo, was weiß so ich, bei NABU pflegst, arbeitest, ja. Genau. Oder es gibt auch das internationale FSJ, wo du dann im Ausland. Das ist aber, glaube ich, das sind so Sachen, die so selten genutzt werden. Also jetzt zum Beispiel dieses internationale. Ja. Das finde ich extrem schade, weil das ist eigentlich ist das die genaue Verbindung zwischen Auslandserfahrung und FSJ. Also du arbeitest im Ausland wie hier in Deutschland, nur halt eben in, was weiß ich, Marokko zum Beispiel. Und bist dann halt eben in Marokko zum Beispiel an einer deutschen Schule. Die Frage ist halt eben auch, wie man quasi diese Interessen bedienen könnte nach dem Abitur, wenn man noch kein Studium anfangen möchte, auch andere Berufe vielleicht sich zu orientieren. Weil du sagst, sozialer Bereich ist möglich durchs FSJ. Aber wenn jetzt jemand wirklich sagt, du, ich habe schon mal ein Praktikum gemacht oder ist es wirklich, ich kann es mir nicht vorstellen, in dem Bereich zu arbeiten, möchte aber vielleicht Jura oder BWL studieren, sage ich jetzt einfach mal beispielsweise. Wie kann der sich orientieren, ohne dass er dieses Studium anfängt? Genau, eigentlich gar nicht. Gar nicht. Und dann ist ja immer nochmal ein deutlicher Unterschied zwischen Studium und Beruf. Das darfst du ja auch nicht vergessen. Es kann ja immer noch passieren, dass du im Studium mega gut bist und es alles mega geil findest und dann in den Beruf kommst und merkst, boah, ist ja mega der Abfuck. Was weiß ich, Beispiel in Wirtschaft. Man studiert mindestens 3 Jahre lang einen Bachelor, ist dann fertig, kommt in den Betrieb und wird 5 Tage die Woche von 8 bis 17 Uhr ausgebeutet und hat darauf null Bock. Ist halt eben die Frage, ja. Deshalb sind ja in dem Bereich auch Praktika immer sehr wichtig, dass man sich halt selbst orientiert oder eben seine, sag mal, Schwerpunkte. Man hat in der Uni schon so ein bisschen die Möglichkeit jetzt. Ich zum Beispiel habe für mich selbst ja festgestellt, dass diese ganze Finanzschiene im BWL-Bereich mich einfach nicht so interessiert und auch im Studium mich nicht gefasst hat. Also ich würde jetzt auch nicht dann mich danach bei einer Bank bewerben. Ja, natürlich, klar. Ne? Also, sag ich mal so. Aber dafür musst du auch dieses Studium erstmal wieder anfangen. Du musst, um bei uns solche Module zu belegen, ins dritte, vierte Semester kommen erstmal. Wenn du dann feststellst, im vierten Semester, sage ich jetzt mal, nach zwei Dritteln des Studiums, nach der Regelstudienzeit, boah, das ist nichts, da bist du dann ganz schnell wieder bei dem Punkt, wie du das gesagt hast, Hürde, breche ich das jetzt ab oder mache ich das jetzt, weil die Eltern sonst sauer wären oder weil die Freunde denken, was bist denn du für einer, ziehst es nicht durch oder... Es muss ja noch nicht mal irgendwas Negatives sein, sondern es kann einfach selbst sein, boah, ich habe das angefangen, ich mache das fertig. Das kann natürlich auch sein. Nur halt eben das Problem ist, was machst du, wenn du, was weiß ich, in sechs Semestern, sieben Semestern einen Bachelorabschluss machst und dann sagst, boah, jetzt mache ich nochmal was komplett anderes. Und dann, was weiß ich, nochmal einen Bachelor mit sozialer Arbeit machst. Das kann ja natürlich passieren, ja. Wie gesagt, also ich hatte ja nie beim sozialen Beruf gearbeitet, habe das jetzt quasi ja in meinem Nebenjob, den ich jetzt ausführe, nachgeholt. Macht mir sehr viel Spaß. Ich bin jetzt nicht an dem Punkt, dass ich sagen würde, ich würde mein Studium oder bereue jetzt mein Studium, was ich gemacht habe, oder will das fortführen. Aber natürlich hat das mich positiv auch verändert, sage ich in dem Sinne, dass ich jetzt danach suche, wie kann man das vielleicht ein bisschen koppeln auch. Genau, ja? Und hätte ich diesen Job nie angenommen, wäre ich ja gar nicht auf diesen Gedanken gekommen, irgendwie das noch mit einzubeziehen, diese Komponente vielleicht auch meiner Stärken oder einer Stärke, die man vorher nicht kannte vielleicht. Aber das war jetzt ja dann bei dir auch nicht eine geplante Absicht, also nicht, dass du gesagt hast, nee. Boah, ich gehe geplant jetzt mal in den sozialen Beruf rein und guck mal, wie mir das gefällt und guck dann, ob das vielleicht nicht doch was für dich war, sondern bei dir war es ja mehr so ein Effekt, boah, die suchen, die bieten einen Job, okay, nehme ich. Ja, man muss ja auch offen ehrlich sagen, ich habe halt gedacht, hey, der Job, meine Freundin hat das schon länger gemacht, warum probiere ich es nicht eigentlich mal? Ich habe immer gesagt, nee, ist vielleicht nichts für mich, aber ich probiere es einfach mal. Hab's probiert, gefällt mir gut. Ja, dadurch kann, also ist es schon mehr ein Zufall. Ich glaube, das ist der sehr wichtige Punkt. Dieses komm, ich probiere es mal. Sich darüber zu überwinden, meinst du? Oder? Genau, es ist einfach mal zu machen. Also einfach mal, was weiß ich, ins Ausland zu fliegen, einfach mal wirklich irgendwo nach Afrika. Ja, das ist ja egal. Einfach mal wirklich in FSJ machen. Ich meine, ob man es dann durchzieht oder nicht, ist vielleicht, glaube ich, nochmal eine andere Schiene. Das ist ja eigentlich bei allem im Leben so. Also egal, ob das jetzt beim Sport ist oder bei einer Beziehung oder ähnlichem. Man muss im Endeffekt immer, wenn man was Neues anfängt, sich aus seiner Comfortzone, sage ich mal, rausbewegen. Genau, ne? Und natürlich, einfach mal... Ob das jetzt das Ausziehen ist vom Studium, ne? Man muss halt mal damit leben, dass man dann die Wäsche vermutlich mal selbst waschen muss, dass die Mama nicht jeden Tag für einen kocht, dass es vielleicht dann auch dreimal die Woche Nudeln mit Pesto gibt. Aber das, boah, bei mir gibt es heute Nudeln mit Pesto, ja, gut, das, dass du mich heute inspiriert hast. Das siehst du, das ist doch eine einfache Sache. Aber dafür wird man ja auch mit anderen Sachen, sage ich mal, beschenkt. Ne? Also man kann sich selbst reflektieren, man merkt, oh, vielleicht ist es gar nicht so schlimm, Nudeln mit Pesto zu essen. Genau. Vielleicht kann man die Wäsche ja wirklich selbst waschen. Also ich sehe das kritisch, dass du als mit 20-Jähriger eine Wäsche selbst waschen kannst. Ja, aber im Endeffekt, wie du gesagt hast, es gibt Leute, die sind jetzt im Master, die wohnen noch zu Hause. Ja. Denke ich mir, so sind Leute Mitte 20, wann wollen die dann von zu Hause ausziehen? Wenn sie den ersten Job haben, sagen sie auch, ach, das ist auch noch in der Nähe von der Mama. Wohnen halt sie dann mit 30 immer noch zu Hause? Also das ist ja eigentlich das, halt dieses Studium, nicht. Das Studium und die Schule unterscheiden sich ja enorm durch diese Eigenverantwortung, durch das Selbstfinden. Ja, aber ich glaube, ich meine, wir beide verurteilen das jetzt so ein bisschen, zu Hause zu wohnen und so. Ja, bin ich auch dagegen. Ja, ich auch, aber es darfst du auch nicht vergessen, es gibt viele Menschen, die genau das geil finden, die dann auch nach dem Studium wieder zu Hause wohnen wollen und auch zu Hause wohnen. Du meinst jetzt regional, also bei seinen Eltern wohnen für immer, finden das Leute geil? Nein, Ahnung. Aber dann halt, was weiß ich, zwei Straßen weiterziehen und da okay. Dann ein Haus bauen. Die Leute gibt es ja auch. Ja. Also, Ich finde das nicht erstrebenswert, aber... Genau, also ich würde dabei auch bahnen, ich würde das jetzt auch... Also ich finde das auch nicht gut, glaube ich, für sich selbst, um seine eigene Persönlichkeit eben zu entwickeln. Ist ja aber, wie gesagt, wir sind hier in einem subjektiven Podcast, wir ballern euch hier unsere Meinung hin. Ich bleibe dabei, dass ich das nicht gut finde. Das hast du jetzt sehr diplomatisch formuliert. Geht so, ne? Ja. Nee, aber das ist halt wirklich die Frage. Ich meine, was erwartest du vom Leben... Wenn du mit 18 Abi machst, dann von 19 bis, was weiß ich, 25 studierst, dann deinen Master hast und dann wieder da, wo du herkommst, zurück. Das ist ja eben der Punkt. Was machst du mit deinem Leben? Da kommen wir auf den Ausgang, auf dem Ausgang zurück. Du hast dieses Gefühl, ich bin frei, ich kann jetzt alles nach dem Studium. Wohnst dann während dem Studium irgendwie zu Hause oder bist dann in irgendwas reingetränkt? Ja, und danach kommt der Beruf, deine eigene Familiengründung. Ja, dann hast du dieses Kapitel der Freiheit zwischen Abitur und Studienabschluss. Einfach eigentlich weg. Übersprungen, ganz genau. Verschmissen. Und da entgeht dir, glaube ich, viel. Deshalb, wie gesagt, muss ich auch selbst sagen, hätte ich dieses FSJ gemacht, ich glaube, es wäre nicht verkehrt gewesen. Ich bin da jetzt trotzdem nicht traurig drüber, weil ich ja wusste, was ich studieren will. Und in meinem Studium dann ja auch diese Selbstständigkeit gegangen bin. Ich bin ausgezogen, bin auch ein bisschen weiter weg von zu Hause gezogen. und denke, dadurch habe ich eine ganz gute Erfahrung gemacht. Bei dir ist das ja eigentlich fast noch ein bisschen extremer. Also du hast dich ja von deiner Heimat fast komplett abgekapselt. Im Sinne von, also du bist noch mal weiter weg, fährst seltener nach Hause. Ja, und mir hat es nicht geschadet. Nee, vielleicht meine Leberwerte sind ein bisschen nach oben gegangen. Das muss man das auch mal sagen. Das gehört aber auch zum Studium ja, dazu, denke ich. Ne? So eine kleine Leberverfettung sollte jeder mit seinem Masterabschluss in der Hand haben, würde ich sagen. Und in diesem Sinne haben wir einen wunderbaren Bogen gespannen vom Beginn bis zum Ende unseres Podcastes. Und schreibt uns wie immer, was ihr davon haltet. Ja, ihr erreicht uns wie immer unter @frei_raus via Twitter. Und freiraus@gmail.com. Ja, wir freuen uns über eure aktive, rege Teilnahme. Und sonst, denke ich, sehen wir uns spätestens wieder nächste Woche. Und ich wollte noch kurz sagen, dass wir vielleicht an der Stelle sagen müssen, wir wollten absichtlich jetzt irgendwie Leute, die natürlich einen Realschulabschluss gemacht haben oder eine Ausbildung gemacht haben, jetzt nicht außen vor lassen natürlich, das ist eine andere Schiene. Wir dachten halt eben nur, weil wir selbst ja Studenten sind, das ist auch ein bisschen, sag mal, ein studentischer Podcast ist, haben wir jetzt das Thema mal aufgegriffen und unser eigenes Gefühl mal geschildert und wollten das mal eben zur Eröffnung der Wintersemester als Podcast anbieten. Es macht ja bei uns keinen Sinn, wenn wir über Ausbildung und Realschule sprechen, weil wir davon keine Ahnung haben. Muss man so einfach sieht, auch so sieht das sagen. Aus. Nur bevor jetzt irgendjemand sich denkt, ey, es gibt auch noch andere Wege als FSJ und dann Studium oder Abitur. Natürlich, selbstverständlich, habt ihr recht. Und in dem Sinne auch von mir, macht's gut, schöne Woche und nächste Woche hören wir uns wieder pünktlich. Wie jeden Freitag. Macht's gut. Ciao, ciao. Genau, macht's gut. Ciao, ciao.